Hier ist NDR 3. Sie hören den Medienreport. Im Medienreport heute: Informatik an der Schule, eine Bestandsaufnahme. Eine Sendung von Ulrich Neumann. Die Aufgabe hätte auch so im Mathematikunterricht einer 8. Klasse gestellt werden können. Ein Großhandelskaufmann, so hieß es dort, gewähre seinen Kunden bei Abnahme bestimmter Warenmengen jeweils unterschiedliche Rabatte. Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer und einer festen Versandkostenbeteiligung sollten die Schüler entsprechende Rechnungen schreiben. Die 10 Jungen und 3 Mädchen, Oberstufenschüler eines Hamburger Gymnasiums, lösten diese Aufgabe jedoch nicht mit Bleistift und Papier, sondern am Computer. Sie haben an ihrer Schule seit einem halben Jahr die Möglichkeit, einen Grundkurs in Informatik zu belegen. Seitdem die Computer und Zusatzgeräte billiger geworden sind, ziehen sie nicht nur in die bundesdeutschen Wohnzimmer, sondern immer häufiger auch in die Klassenzimmer der Kinder ein. Ob es ein Siegeszug zu neuen Ufern des Lernens werden wird, wie manche schwärmen, ist noch nicht ausgemacht. Grundlage der Informatik, das bezeugt schon die Bedeutung des Wortes, ist zweierlei. Zum einen die lange überlieferte Fähigkeit des Menschen, Informationen mit einem strukturierten Zeichenvorrat zu kodieren. Zum anderen die nicht minder lange bekannten Bemühungen, sich selbst bewegende Maschinen zu schaffen. Für sie wurde später der französische Ausdruck Automat gebräuchlich. In einem Fachbuch heißt es knapp: Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Sie und die Technologie der Datenverarbeitungssysteme bilden die Grundpfeiler der Datenverarbeitung. Was spricht nun unter bildungspolitischen Gesichtspunkten für das Unterrichtsfach Informatik? Diejenigen, die für dieses Fach plädieren, verweisen auf den sich abzeichnenden Wandel in der Berufsstruktur. So wird in dem Zwischenbericht der Enquete-Kommission Neue Informations- und Kommunikationstechnologien des Deutschen Bundestages darauf hingewiesen, dass gegenwärtig bereits jeder 7. Ausbildungsplatz von der Mikroelektronik betroffen sei. Für 1990 wird erwartet, dass rund 70% der Beschäftigten über ein mehr oder weniger ausgeprägtes Wissen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien verfügen müssten. Keiner vermag heute genau zu sagen, was für ein Qualifikations- und Persönlichkeitsprofil eine angehende Bankangestellte, ein Dreher oder auch ein Lehrer in den 90er Jahren vorweisen sollte. Das gesamte System der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung wird sich jedoch auf den Wandel einstellen müssen. Dies ist auch die Auffassung von Klaus Häfner, Hochschullehrer für angewandte Informatik an der Universität Bremen. In einem 1982 veröffentlichten Buch erteilte er dem Bildungswesen miserable Noten. Häfner sieht eine neue Bildungskrise auf die Bundesrepublik zukommen. Die Automatisierung des Denkens führt nach seinen Worten zu der Frage: Was soll denn eigentlich noch gelernt werden, wenn die Informationstechnik wichtige Teile des menschlichen Handelns und Denkens übernimmt und wenn jeder Einzelne in den Industrienationen sich technisch verfügbare Informationen und Informationsverarbeitungsleistungen leicht und billig verschaffen kann? Seiner Meinung nach versäumt es das Bildungswesen der breiten Bevölkerung, einen angemessenen Zugang zur Informationstechnik zu vermitteln. Die Schule entlasse in dieser Hinsicht Analphabeten, denn, so Klaus Häfner: Zusammen mit einigen Kollegen haben wir einmal abgeschätzt, dass in der Bundesrepublik gegenwärtig bestenfalls 2-5% eines Jahrgangs an Schulabgängern in irgendeiner Weise systematisch mit der Informationstechnik vertraut gemacht werden. Wohlgemerkt von der Schule aus, nicht die privaten Aktivitäten. Und das halte ich für viel zu wenig angesichts dessen, dass diese Technik überall auf uns zukommt. Wenn man sich nun fragt, was es für Veränderungen gibt, dann würde ich sagen, dass mittlerweile ein Bewusstsein um die Probleme vorhanden ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Zahl der Rechner in der Hand der Schüler die Zahl der Rechner in der Schule weit übersteigt. An ein paar Schulen haben wir das einmal untersucht und wir kommen im gymnasialen Bereich, aber auch im Bereich der Realschulen, schon zu Verhältnissen von 1:10. Auf jeden Rechner in der Schule kommen 10 Rechner bei den Schülern. Folgt man den Absichtserklärungen von Schulsenatoren und Kultusministern, dann wird sich daran in naher Zukunft etwas ändern. Die Informatik soll nicht länger nur ein Prestigefach der gymnasialen Oberstufe bleiben, sondern auch an Haupt- und Realschulen eingeführt werden. Erste Modellversuche sind bereits eingerichtet bzw. in der Planung. Zwei unterschiedliche Konzeptionen deuten sich an, die um die Frage kreisen, soll auch auf der Sekundarstufe 1 ein eigenständiges Fach Informatik eingerichtet werden und sollen auch auf dieser Schulstufe die theoretischen Grundlagen des Programmierens vermittelt werden? Klaus Häfner verneint dies. Er hält ein eigenständiges Fach Informatik gegenwärtig für nicht durchsetzbar und plädiert für eine fächerübergreifende Einbeziehung des Computers. Wichtig ist für ihn vor allem, dass die Schüler mit den technischen Möglichkeiten vertraut gemacht werden. Es kommt nicht darauf an, einen Rechner im Detail zu kennen und es kommt auch nicht darauf an, zu wissen, wie solch ein Rechner arbeitet, sondern es kommt darauf an, sich mit diesen Systemen in der informationellen Umwelt bewegen zu können. Wie beim Autofahren, wo man auch wissen muss, wie das Auto zu bedienen ist und welche Verkehrsregeln zu beachten sind, sollen die Schüler ein Grundwissen über die Struktur und die Rahmenbedingungen der Informationstechnik vermittelt bekommen. Ich nenne das den Informationstechnik-Führerschein. Anders sieht dies Heiko Wolgast vom Kieler Institut für Pädagogik und Technik an der Schule. Für ihn besteht gerade im Programmieren der allgemeinbildende Kern des Unterrichtsfachs Informatik. Die Fähigkeit, Computer zu programmieren, sollte auch auf dieser Schulstufe vermittelt werden. Schauen wir uns nun aber einmal die Situation an den Gymnasien etwas genauer an. Seit wann und in welcher Form wird die Datenverarbeitung auf der gymnasialen Oberstufe unterrichtet? Erste Schulexperimente wurden bereits Anfang der 70er Jahre eingeleitet, wobei rückblickend folgende Situationen von Bedeutung waren. 1972 schufen die Kultusminister mit ihrer Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe wichtige Voraussetzungen dafür, dass Themen der Informatik in Leistungskursen der Mathematik und der Physik behandelt werden konnten. Zwei Jahre später, 1974, schlug der Sachverständigenkreis Datenverarbeitung im Bildungswesen dem Bund sowie den Ländern und Kommunen vor, ein Wahlpflichtfach Informatik im Bereich der Sekundarstufe 2 einzuführen. Wenn auch diese Empfehlungen keine wesentliche Resonanz erhielten, einigten sich die Länder wenig später auf einer inhaltlichen Ebene. Grundlage der heutigen Lehrpläne bzw. Richtlinien sind die einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Informatik, die 1976 von den sogenannten EPA-Ausschüssen erarbeitet worden waren. Dabei orientierte man sich an Empfehlungen der Bonner Gesellschaft für Informatik. Wenn wir nun untersuchen wollen, in welchem Umfang gegenwärtig die Datenverarbeitung auf der gymnasialen Oberstufe unterrichtet wird, stoßen wir auf eine Schwierigkeit. Da sich an den Schulen in der letzten Zeit ein rascher Wandel vollzieht, fehlt es gegenwärtig noch an genaueren Erhebungen, sodass wir auf Schätzungen zurückgreifen müssen. Nehmen wir zur Veranschaulichung die Situation in Schleswig-Holstein und Hamburg. Grundkurse in Informatik werden in Schleswig-Holstein lediglich an 4 Gymnasien angeboten. Sie umfassen insgesamt 4 Semester, also 2 Jahre, und werden zunächst 2-stündig, später 3-stündig unterrichtet. Diese 4 Schulen waren von 1978 bis 1982 an einem 4-jährigen Modellversuch der Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beteiligt. Als Grundkurs und damit als mündliches oder schriftliches Abiturprüfungsfach ist die Informatik damit nur an diesen 4 Gymnasien zugelassen. Zur Situation an den übrigen Schulen erläutert Heiko Wolgast vom Kieler Institut für Pädagogik und Technik an der Schule. Von den rund 100 Gymnasien des Landes sind heute etwa 90% mit Computern ausgestattet. Davon haben etwa 2/3 der Gymnasien eine ausreichende Anzahl Schülerarbeitsplätze. Das heißt, dass für jeweils 4 Schüler ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, von denen es bei einer Kursgröße von 15 bis 20 Schülern mindestens 4 bis 5 gibt. Zu einem Arbeitsplatz gehört dabei als Eingabeeinheit die Tastatur und als Ausgabeeinheit der Bildschirm sowie Disketten zur externen Speicherung. Ferner für alle Arbeitsplätze zusammen ein möglichst schnell arbeitender Drucker. An diesen Gymnasien kann die Informatik bis jetzt nur im Rahmen von Wahlkursen bis zu 2 Jahren belegt werden. Inhaltlich liegen diesen Wahlkursen in der Regel die ersten beiden Teile des Versuchslehrplans zugrunde. Etwas anders ist die Situation in Hamburg, wobei zu bedenken ist, dass die Ausgangsbedingungen in dem kleineren, reicheren Stadtstaat günstiger als in dem nördlichen Flächenstaat waren. Nach den Worten von Dieter Oleski, zuständiger Referent am Hamburger Amt für Schule, wird gegenwärtig an allen neu ausgebauten Gesamtschulen und an etwa 35% der Gymnasien das Fach Informatik unterrichtet. Somit würden etwa 40% der Sekundarstufe 2 entsprechende Grundkurse anbieten. Auch in den übrigen Bundesländern ist man dabei, das Kursangebot auf der gymnasialen Oberstufe auszubauen. 4 Themenschwerpunkte lassen sich in den Lehrplänen bzw. Rahmenrichtlinien ausfindig machen. An oberster Stelle steht die Einführung in das sogenannte algorithmische Denken. Dazu gehört auch, dass die Schüler eine Programmiersprache lernen. Zum Zweiten sollen sie Kenntnisse über die Funktionsweise des Rechners und der Zusatzgeräte erwerben. Drittens soll ihnen ein Einblick in den gesellschaftlichen Anwendungsbereich der Datenverarbeitung gegeben werden. Und schließlich sollten sie viertens die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem Projekt anwenden. Grundlage der modernen Informationsverarbeitungssysteme ist der Algorithmus. Darunter versteht man ein System von Anweisungen, das aus bestimmten elementaren Aktionen besteht, den sogenannten Grundoperationen. Ferner aus Regeln, auch Ablaufstrukturen genannt, die die Reihenfolge der Durchführungen dieser Grundoperationen festlegen. Wer da nun glaubt, das algorithmische Denken im Informatikunterricht bewege sich von Anfang an nur auf der Ebene eines abstrakten Begriffs- und Zeichenwirrwarrs, der wird überrascht sein, wie anschaulich und wirklichkeitsnah sich dieses Fach unterrichten lässt. Die Informatik versteht sich als anwendungsorientiertes Fach. Für den Unterricht hat es sich deshalb als sinnvoll erwiesen, an sogenannten Alltagsalgorithmen anzuknüpfen. In ihrer Einführung in die Schulinformatik geben die Autoren Haas und Wildenberg ein einfaches Beispiel für die Algorithmisierung. Sie illustrieren dies an dem Beispiel Verhalten im Brandfall an der Goethe-Schule, Hauptgebäude, Anbau, erster Stock. 1. Löschversuch mit dem Löschgerät. Nächstes Gerät, Treppenhaus zur Treppe 4, erster Stock. Bedienungsanleitung am Gerät. 2. Feuerwehr herbeirufen. Rufnummer 112. 3. Sofort benachrichtigen, Gebäudeverwaltung, Rufnummer 113. Maßnahmen 1, 2, 3 möglichst gleichzeitig durch verschiedene Personen ausführen lassen. Die Hamburger Rahmenrichtlinien schlagen eine Fülle von Themen vor, die in ähnlicher Weise algorithmisierbar sind. Das kann zum Beispiel die Auswertung der Bundesjugendspiele oder die Frage sein, wie arbeitet ein Fahrkartenautomat? Algorithmen werden im sogenannten Top-Down-Verfahren erstellt. Dabei wird das genau eingegrenzte Problem in seine Teilprobleme zerlegt und so die Lösungsalgorithmen schrittweise, vergleichbar einem Strukturbaum, immer weiter verfeinert. Beim umgekehrten Verfahren, der Bottom-up-Methode, ist der Ausgangspunkt das kleinste isolierte Problem, das dann allmählich zum Problemkomplex erweitert wird. Die Algorithmisierung ergibt im Informatikunterricht allerdings nur dann einen Sinn, wenn sie anschließend in der Sprache formuliert wird, die dem Rechner vom Hersteller implementiert, das heißt eingegeben wurde. Die gängigen Programmiersprachen sind zum überwiegenden Teil nicht aus der Schulsituation heraus entwickelt worden. So wundert es nicht, dass es in der Frage, welche Programmiersprache denn nun für die Schule am geeignetsten sei, zu einem Sprachenstreit kam. Besonders groß waren die Vorbehalte der Fachleute gegenüber BASIC, der gegenwärtig am meisten in den Personalcomputern implementierten Programmiersprache. BASIC, so argumentiert zum Beispiel Klaus Silaff vom Hamburger Institut für Lehrerfortbildung, entspreche nicht dem strukturierenden Denken eines Informatikers. Diese Programmiersprache verleite den Schüler zu Ad-hoc-Lösungen, die dann zu unstrukturierten und unlesbaren Programmen führen würden. Ob die Schüler nun BASIC, Pascal oder Elan lernen, ist für die Lehrer heute von untergeordneter Bedeutung. Hans-Henning Wohlers zum Beispiel, Lehrer an einer kooperativen Gesamtschule in Hamburg, arbeitet im Unterricht mit der Programmiersprache Logo, die im amerikanischen Massachusetts Institute of Technology für den Vorschulbereich entwickelt wurde. Wohlers gehört zu den wenigen Informatiklehrern, die seit einiger Zeit Realschüler im Wahlpflichtbereich der Klassen 9 und 10 unterrichten. Wohlers meint, der Vorteil von Logo ist in meinen Augen darin zu sehen, dass diese Programmiersprache sehr nah am Benutzer ist, weil sie einfacher ist. Schüler, die ich sowohl in Mathematik als auch in Informatik unterrichte, fangen jetzt nach 3 Doppelstunden schon an, dem Rechner das beizubringen, was sie vorher im Mathematikunterricht gelernt haben. Die Schüler kommen ja in der Regel mit einer hohen Motivation in den Unterricht und dann bietet eine Sprache wie Logo dem Lehrer die Möglichkeit, die Schüler sehr bald an den Rechner heranzuführen. Kommen wir zum zweiten Themenkomplex des Unterrichts. Die Folgen, die sich aus dem Einsatz von Computern für die Gesellschaft ergeben, werden bekanntlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht allerdings insofern, als dem Datenschutz und der Frage, welche Auswirkungen der Computer auf die Arbeitswelt haben, eine hohe Aufmerksamkeit zukommen muss. Umso erstaunlicher, dass die Lehrpläne und Richtlinien in den bereits erwähnten nördlichen Bundesländern dem so wenig Rechnung tragen. Der Lehrplan für Schleswig-Holstein legt fest, dass diese Themen im zweiten Semester behandelt werden sollen. Wenn man von insgesamt 40 Stunden pro Semester ausgeht, in denen insgesamt 3 Themenkomplexe behandelt werden sollen, so ergibt sich, dass den brisanten gesellschaftspolitischen Fragen, die die Computertechnologien aufwerfen, lediglich 10 bis 15 Unterrichtsstunden zugemessen werden. Nicht anders sind die Vorgaben in Hamburg. Hier heißt es in den Rahmenrichtlinien eher unverbindlich: Im Zusammenhang mit den behandelten Themen sind immer wieder Querverbindungen herzustellen, die sich aus der allgemeinen Problematik der Verwendung von Datenverarbeitungsanlagen ergeben. Einen breiten Raum hingegen nimmt die Projektarbeit ein. Von der Themenfindung bis zur Dokumentation oder, soweit möglich, gar zum routinemäßigen Einsatz sollen die Schüler einen größeren Komplex bearbeiten. An einem Flensburger Gymnasium einigten sich die Schüler zum Beispiel, ein Computerprogramm zu erstellen, mit dem die Schulbücherei verwaltet werden sollte. Probleme wie die Aufstellung und Instandhaltung der Bücher, das Entleihen bzw. Rückgabeverfahren und die Zusammenstellung der Schülerpersonaldaten wurden arbeitsteilig bearbeitet. Für Heiko Wolgast vom Kieler Institut für Pädagogik und Technik zeigt sich gerade am Projektunterricht, dass der Einsatz von Computern keineswegs dazu führt, dass der Unterricht zur seelenlosen, anonymen Angelegenheit verkommt, wie manche befürchten. Im Gegenteil, gerade die Projektarbeit zeigt, dass hier eine Menge Kreativität erforderlich wird und der Schüler kooperative Arbeitsformen erlernt. Hinzu kommt, dass sich bei der Programmierung von großen Systemen die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler sehr differenziert einsetzen lassen. Die stärkste Gruppe wird für das Hauptprogramm eingesetzt und die anderen bekommen in sich abgeschlossene Teilprobleme, die dann nach einem Projektzeitplan rechtzeitig zusammengefügt werden müssen. Das führt mitunter auch zu einem ungeheuren Stress, der nun nicht vom Lehrer ausgeht, sondern von der gemeinsam erarbeiteten Sache. Denn jeder weiß, dass das Gesamtprogramm erst laufen kann, wenn der letzte Modul da ist. Kreativität, soziales Lernen, Erziehung zum selbstständigen Handeln. Schlagworte dieser Art prägen seit den 70er Jahren die bildungspolitische Diskussion. Es bleibt abzuwarten, ob man mit dem Informatikunterricht diesen Zielen ein wenig näher kommen kann. Der Computer ist heute allerdings nicht nur Gegenstand des Informatikunterrichts, er wird auch immer häufiger in der Schulverwaltung eingesetzt. Gut möglich, dass ein Schulleiter zum eifrigen Befürworter derartiger Maschinen wurde, nachdem computerbegeisterte Mathematik- oder Physiklehrer ihm zeigten, wie sich die lästige Verwaltungsarbeit rationalisieren ließe. Fasziniert beobachtet er nun, wie per Knopfdruck die Namen aller katholischen Nichtschwimmer der 7. Klasse, alphabetisch geordnet versteht sich, vom Drucker ausgespuckt werden. Auch in den anderen Schulfächern zeichnet sich für die Computer ein Anwendungsfeld ab. Hier ist er dann Medium des Unterrichts. Medium ist er immer dann, wenn er vom Lehrer zum Zweck der Demonstration oder als Werkzeug im Unterricht benutzt wird. In Schleswig-Holstein ist dies nach den Worten von Heiko Wolgast beispielsweise im Mathematikunterricht ab der 9. Klasse der Fall. Eine Hardware-Nutzung fände jedoch auch in anderen Fächern statt, so zum Beispiel, wenn im Physik- oder Chemieunterricht externe Messgeräte angeschlossen würden. Ein anderes Beispiel schildert Klaus Heffner aus Bremen. Nehmen wir den Biologielehrer, der heute mühsam über die Entwicklung eines Teiches spricht, der durch chemische Abwässer verseucht wird. Dieser Lehrer hat große Schwierigkeiten, dem Schüler die verschiedenen Pflanzen und Tiere vorzuführen und zu sagen, was mit ihnen passieren wird. Wenn Sie nun ein Computersimulationsmodell haben, dann können Sie innerhalb weniger Stunden, vielleicht sogar einer Unterrichtsstunde, die Entwicklung des Teiches über die nächsten 10 Jahre errechnen lassen. Und Sie können dem Schüler zeigen, dass der Teich bei der Zugabe einer bestimmten Säuremenge in, sagen wir, 2 Jahren, ökologisch tot ist. Er kann aber auch demonstrieren, wie durch geeignete Schutzmaßnahmen, etwa einer Kläranlage, dieser Prozess verzögert werden kann. Und wenn nun ein Schüler fragt, was sich denn durch 3 Kläranlagen verändern würde, ohne vorherige Berechnungen weiß so etwas ja auch der Lehrer nicht, dann wird das vom Rechner mit der dafür notwendigen Differentialgleichung in kürzester Zeit errechnet und, sei es in Form von Grafiken oder unterschiedlich eingefärbten Zeichnungen, auf dem Bildschirm sichtbar. Aufgrund der hohen Herstellungskosten ist allenfalls langfristig mit fertigen Computerprogrammen für die Schule zu rechnen. Die Schulbuchverlage, allen voran der einflussreiche Klett-Verlag, sind allerdings seit einiger Zeit dabei, sich auf diesem Gebiet zu engagieren. Versuchen wir abschließend ein Fazit zu ziehen. Das gegenwärtig noch relativ geringe Angebot an Informatikunterricht sollte über eines nicht hinwegtäuschen. Die Schule steht heute nicht mehr vor der Frage, ob sie den Schüler mit den Systemen der Informationsverarbeitung vertraut machen soll oder nicht. Es geht allenfalls noch um die Frage, wie das geschehen soll. Dabei droht der Schule Konkurrenz. Die Computerbranche hat schon lange in dem spielfreudigen und mathematisch-naturwissenschaftlich interessierten Schüler den idealen Multiplikator ihrer Produkte ausfindig gemacht. Computerferiencamps sind bei interessierten Jugendlichen sehr beliebt. Schon ist in München der erste Jugendcomputerclub mit viel Unterstützung einer Elektronikfirma an der betriebseigenen Schule ins Leben gerufen worden. Die Schule ist in Gefahr, im Sog der technischen Entwicklung unterzugehen. Will sie sich gegenüber den Sachzwängen behaupten, muss sie aus ihrer Sicht ein umfassendes pädagogisch-didaktisches Konzept entwickeln. Es kann nicht schaden, sich dabei an dem zu orientieren, was Hamburgs Schulsenator Jost Grolle kürzlich so formulierte. So sehr Bildung sicherlich immer auch eine Zubringerfunktion für das Beschäftigungssystem hatte, so hat Bildung doch ebenso immer die Aufgabe, Gegenkräfte gegen die nackte Produktionsabhängigkeit des Menschen zu mobilisieren. In diesem Sinne reicht es nicht aus, die Schüler lediglich mit der Technik vertraut zu machen. Vielmehr müssen sie mit dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten, Grenzen und vor allem der Auswirkung der Computertechnologie vertraut gemacht werden. Sie müssen nicht nur den Nutzen, sie sollen auch die Gefahren kennenlernen und sich, wenn möglich, zu wehren wissen. Dies kann nicht nur vom Informatiklehrer geleistet werden. Hier ist eine fächerübergreifende Zusammenarbeit mit Gemeinschafts- und Sozialkundelehrern notwendig. Noch ist nicht abzusehen, welche psychischen Schäden, welche Defizite diese Technik bei den Kindern hinterlassen wird. Wie werden sie mit den Irrationalitäten des Alltags zurechtkommen, wenn sie in der Schule daran gewöhnt werden, Probleme an Computern zu lösen? Im Umgang mit Menschen geht das nicht. Die Gefühle lassen sich nicht algorithmisieren. Und hier ist eine Sprache gefordert, bei der die Nullen und Einsen, das Ja und das Nein der Programmiersprachen nicht ausreichen. Bildungspolitiker, Erziehungswissenschaftler, Lehrer und Eltern sollten sich des Themas annehmen. Auf ihre Skepsis brauchen und sollen sie dabei nicht verzichten. Im Medienreport hörten Sie heute Computer und Informatik in der Schule, ein Überblick von Ulrich Neumann. Die Sprecher waren Günter König und Wolfgang Wendler. Die Produktion hatte Carlo Schultheiß, Redaktion Michael Wolf Thomas. Am kommenden Sonntag melden wir uns wieder mit aktuellen Informationen.